Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. In letzter Zeit habe ich mal wieder eine Reihe von E-Mails bekommen. Also die haben mich schon ein bisschen verwirrt. Da geht es um Invasion von der Vega, Lebewesen vom Sirius, irgendwelche Existenzen von Aldebaran sollen auch sich hier unten aufgehalten haben und rumgetummelt. Ist denn sowas überhaupt möglich? Also kann es Lebewesen geben um Sirius herum oder um Aldebaran? Oder was bestimmt eigentlich die Lebensfähigkeit eines Sterns? Das wollen wir heute mal in aller Ruhe besprechen, ganz sachlich, ohne Emotionen und die Sache mal auf ein paar Punkte bringen, die mir, glaube ich, also die mir sehr wichtig erscheinen. Es geht um die Frage, was ist eine Lebenszone? Also, gibt es eine Zone um einen Stern herum, in der Leben entstehen kann? Und ist eine solche Lebenszone um einen Stern herum immer im gleichen Abstand oder ändert sich da was und so weiter? Jetzt muss man natürlich am Anfang dieser Sendung müssen wir erstmal definieren, was bitteschön ist eigentlich Leben? Ja? Wo fängt das Leben an? Ja? Und wo hört es auf? Nun, wo es aufhört, ist klar, wenn das Lebewesen tot ist, ist das Leben weg. Ja, wie kommt das Leben aber jetzt in die Materie rein? Die Frage können wir so nicht klären. Was ich als Physiker jetzt hier tun werde, ist, ich werde Leben definieren, ein für alle Mal, wie sich das für einen Physiker gehört, rein objektiv. Leben ist ein sogenannter Durchlauferhitzer. Ja doch. Also ein Lebewesen ist ein System, ich will jetzt keine ethischen Fragen beantworten, sondern ich will, Leben ist ein System, ein Lebewesen ist ein System, da kommt Energie rein in irgendeiner Form, sei es durch Licht oder durch Nahrung. Diese Energie wird teilweise umgewandelt und es kommt auch wieder was raus. Leben ist nach der Physik ein sogenanntes dissipatives Nichtgleichgewichtssystem. Aha, ja, ich sehe schon. Also dissipativ heißt verteilen. Es wird Energie verteilt. Ja? Energie kommt rein, wird dann verteilt. Also zum Beispiel die geordnete Energie, die chemische Energie, die Nahrung steckt, wird verteilt, wird umgewandelt und wird dazu benutzt, um ein Lebewesen vom Gleichgewicht möglichst weit fernzuhalten. Deswegen ein Nicht-Gleichgewichtssystem. Was ist Gleichgewicht? Gleichgewicht ist, wenn alles im Gleichgewicht ist. Also wenn alles gleich ist. Wenn es die gleiche Temperatur hat zum Beispiel, dann ist es ein Gleichgewicht. Dann fließt keine Energie von der einen Temperatur zur anderen, sondern es ist alles gleich. Wir aber sind offenbar nicht, wir haben nicht die gleiche Temperatur wie die Umgebung, wir haben auch nicht die gleiche Temperatur wie das Universum. Nee, nee. Sondern wir halten unser Ungleichgewicht dadurch aufrecht, dass wir Energie aufnehmen. So. Das erstmal grundsätzlich. Das heißt, wir brauchen einen Energiespender. Deswegen die Frage nach den Sternen. Die Sterne sind nämlich die Energiespende für ein Lebewesen. So weit, so gut. Nächster Punkt. Lebewesen ist aus was aufgebaut? Aus Atomen. Das reicht nicht. Wir brauchen Moleküle. Moleküle haben eine gewisse Bindungsenergie. Wenn man also ein oder mehrere Atome miteinander verbindet, dann bildet sich ein Molekül. Diese Bindungsenergie, die entspricht einer gewissen Temperatur. Nehmen wir zum Beispiel mal die Temperatur unserer Sonne, 6000 Grad. Die liegt gerade so in dem Bereich, in dem sich gewisse Moleküle bilden können. Also, wenn der Stern zu heiß wird zum Beispiel, wenn er also sehr hohe Temperaturen hat, dann ist die Strahlung, die er erzeugt, zu hart, um Moleküle zu erhalten. Die Moleküle werden durch die Strahlung zerschlagen und sind kaputt. Also können wir schon mal von vornherein sagen, zu heiße Sterne, die werden keine Lebenszone haben, weil die Strahlung zu tödlich ist. So weit, so gut. Alles klar? Stern darf nicht zu heiß sein? Alles klar. Gut. Lebenszone. Wie definieren wir die Lebenszone? Damit sich Moleküle bilden, darf also die Strahlung nicht zu hart sein, also nicht zu energiereich. Das reicht aber noch nicht. Damit ein Lebewesen entsteht, müssen sich Moleküle auch immer wieder mit neuen Atomen verbinden können. Denn ein Lebewesen auf einem Planeten muss sich ja anpassen können. Das heißt, es muss ständig die Möglichkeit sein für Moleküle, sich zumindest teilweise wieder mit neuen Atomen zu verbinden. Dazu muss sich das alte Molekül auflösen können. Was für Lösungsmittel kennen wir denn? Im Grunde genommen nur eines. Wasser. Alle anderen sind in ihren Lösungsmöglichkeiten von Molekülen entweder viel zu aggressiv oder viel zu schlapp. Wasser ist gerade harmlos genug, um große Moleküle nicht total aufzulösen, aber auch aggressiv genug, um immer wieder neue Möglichkeiten für neue Bindungen zu erlauben. So, und jetzt kommen wir der Sache schon näher. Eine Lebenszone um einen Stern herum ist dadurch definiert, dass die Oberflächentemperatur auf dem Planeten nicht zu niedrig ist und nicht zu hoch. Ja, das ist aber noch nicht genug. Wir machen ja Physik hier. Quantitativ. Wir wollen was ausrechnen. Was rechnen wir aus? Wann ist Wasser im Mittel flüssig? Wann ist Wasser flüssig? Na? Genau, zwischen 0 Grad Celsius und 100 Grad Celsius. Bei 0 Grad ist es gefroren, bei 100 Grad ist es Wasserdampf. Fängt es an zu kochen und es hängt natürlich vom Druck ab. Wenn man zu wenig Druck auf dem Planeten hat, also zu wenig atmosphärischen Druck, zu wenig Luftdruck hat, dann wird Wasser praktisch schon bei ganz niedrigen Temperaturen verdampfen. Kennt man, wir sind alle schon auf Mount Everest gewesen und wissen natürlich, dass da oben das Wasser schon bei 60 oder 70 Grad anfängt zu kochen und nicht wie hier am Meeresboden bei 100 Grad. Nicht? Ist klar. Also, wir definieren eine Lebenszone, das unter vernünftigen atmosphärischen Bedingungen, wo der Luftdruck nicht zu hoch ist, sonst würden ja die Lebewesen zerquetscht werden, aber auch nicht zu niedrig, sonst würde das Ganze ja sofort wieder verschwinden, dass Wasser flüssig ist. Diese Zone kann man ziemlich genau beschreiben. Jetzt kommt's. Ist diese Lebenszone, also wo die Temperatur eines Planeten zwischen 100 Grad, die mittlere Temperatur, mittlere Temperatur, zwischen 0 Grad Celsius und 100 Grad, ist die um jeden Stern herum gleich? Natürlich nicht. Es gibt ja unterschiedliche Sterne. Es gibt große, heiße Sterne, es gibt kleine, kalte Sterne. Dementsprechend würde eine Lebenszone bei einem großen, heißen Stern sehr weit weg von ihm sein. Aber, ich hatte ja schon gesagt, heiße Sterne sind sehr, sehr hart, produzieren eine sehr harte Strahlung, also ziemlich viel UV-Strahlung. Das heißt, der Planet hat sowieso ein Problem. Und was noch dazu kommt, große Sterne entwickeln sich ja viel, viel schneller als kleine Sterne. Ein großer Stern, der, sagen wir mal, so 10, 20 Sonnenmassen hat, der ist ja nach ein paar Millionen Jahren schon wieder weg. Naja, dann bleibt natürlich keine Zeit, damit sich auf dem Planeten noch irgendwas entwickeln kann. Wie ist es beim kleinen Stern? Beim kleinen Stern, der ist natürlich kälter. Ja? Also die Oberflächentemperatur ist kühler, da muss der Planet näher ran. Das heißt, die Lebenszone um einen kleinen Stern ist viel näher an diesem Stern als beim heißen Stern. Ist auch klar. So weit, so gut. Jetzt kommt noch ein anderer, also um kleine Sterne herum könnte es eine Lebenszone geben, könnte es auch Planeten geben und so weiter. Aber ein kleiner Stern hat natürlich das Problem, dass er zu kalt ist. Dessen Temperaturen, sagen wir mal so eine Oberflächentemperatur von 2.000, 3.000 Grad, der macht nur Infrarotstrahlung. Und das ist jetzt für die Lebensentwicklung auf dem Planeten eigentlich ein bisschen zu kühl. Weil die Strahlung ist nicht energiereich genug, um zum Beispiel regelmäßig Atome, Moleküle wieder zu zerschlagen, um damit neue Möglichkeiten. Denn Leben, wie Sie ja wissen, Leben ist die Vererbung von Informationen von einer Generation auf die nächste. Dazu muss es Mutationen geben und so weiter und so weiter. Und die kleinen, aber wir kommen gleich noch zum Argument, warum diese kleinen Sterne eigentlich auch nicht so wichtig sind. Übrigens, am Rande bemerkt, 96-97% aller Sterne im Universum sind viel kleiner als die Sonne. Die Sonne steht nämlich genau mit ihrer Masse zwischen den großen Sternen und den kleinen Sternen. Wie sieht es aus mit der bewohnbaren oder Lebenszone um unsere Sonne rum? Da gibt es drei Planeten, die liegen in der Lebenszone unserer Sonne, und zwar zurzeit. Denn, das dürfen wir nicht vergessen, die Leuchtkraft eines Sterns wird ja mit der Zeit immer größer. Das heißt, eine Lebenszone, die mal zu einer bestimmten Zeit ausgerechnet worden ist, die wandert langsam nach außen. Heutzutage ist es so, dass in der Lebenszone mittendrin um die Sonne sitzt nur die Erde. Die Venus ist knapp rausgerutscht und der Mars ist noch nicht drin. Wie sind die Zustände? Also hier auf der Erde, wissen Sie ja, paradiesische Zustände, uns geht es ja wunderbar. Meine Güte, was für ein Planet, flüssiges Wasser, alles super. Mittlere Temperatur, 15 Grad Celsius, ach, ist herrlich hier. Ja, wissen Sie ja, ja so, wunderbar. Wir sind an der Venus, ja, 450 Grad Celsius, 90 Atmosphären Druck und Schwefelsäure. Nicht? Was da passiert? Galoppierender Treibhauseffekt, auf der Venus hat es nie geregnet, alles voller Kohlendioxid, katastrophal. Wie ist es jetzt am Mars? Am Mars ist es so, der hat eine mittlere Temperatur von minus 60 Grad Celsius. Also es ist mit anderen Worten unglaublich kalt auf dem Planeten. Naja, und da ist auch wohl nicht viel passiert. Er hat keine besondere Aktivität mehr. Also man sieht, diese drei Planeten, obwohl der eine am Rand, der andere am Rand, der wirklich belebte Planet ist der mittendrin. Als die Sonne anfing, da war die Venus sogar noch knapp in der Lebenszone, weil am Anfang war die Leuchtkraft ja noch kleiner, Venus war noch mit drin, aber ihr hat es nicht gereicht, denn wie gesagt, der Kohlendioxidgehalt ihrer Atmosphäre ist so wahnsinnig hoch, der ist eben niemals wie auf der Erde. Auf der Erde hat es nämlich geregnet wie aus Eimern und da ist der große Kohlendioxidgehalt der Uratmosphäre, ist nämlich in den Gesteinen und in den Meeren einfach sozusagen versteckt worden. Aber auf der Venus ist das nicht passiert, deswegen galoppierender Treibhauseffekt etc. etc. So weit, so gut. Jetzt wollen wir uns mal um die Beispiele kümmern vom Anfang. Sirius. Das habe ich mir aufgeschrieben. Unsere Milchstraße hat ja 100 Milliarden Sterne. Und da weiß ich jetzt über jeden einzelnen Stern auch nicht so Bescheid. Ich habe nachgeguckt. Sirius ist ein sogenannter A0-Stern. Der ist 8,6 Lichtjahre von uns entfernt. Seine Oberflächentemperatur ist 12.000 Grad. Ist also doppelt so heiß wie von der Sonne. Das ist schon unerfreulich, weil der ist schon sehr heiß. Was noch viel schlimmer ist beim Sirius, der hat einen Begleiter, der in einem Abstand umkreist, ungefähr 20 Mal so weit entfernt wie die Erde von der Sonne. Dieser Begleiter ist ein sogenannter weißer Zwerg. Der war also früher mal ein Stern. Der war früher mal ein richtiger, normaler Stern, der über die Phase des roten Riesen zum weißen Zwerg geworden ist. Zwischen diesen beiden Sternen gibt es kein Leben. Der Sirius ist selber auch als A0-Stern wird er sich viel zu schnell entwickeln. Und dadurch, dass der andere noch um ihn rumkreist, hat man so starke Veränderungen im Gravitationsfeld, dass da keine Planeten entstehen können. Also die Sirius-Leute, das kann man vergessen. Randbemerkung, es gibt aber ein westafrikanisches Volk, die Dogonen, glaube ich, die wollen angeblich mitgeteilt haben in ihren alten Mythen, dass es früher mal Bewohner am Sirius gegeben hat, die unsere Erde besucht haben. Das ist ein Rätsel, wie die zu gewissen Informationen gekommen sind, denn Sirius, der Begleiter vom Sirius, ist erst 1842 von Bessel tatsächlich beobachtet worden. Das ist nicht klar, woher sie es haben. Möglicherweise lässt es sich kulturhistorisch erklären, will ich aber an der Stelle nicht eingehen. Aber ich weiß, sowas kreist immer mal wieder in den Köpfen der Zuschauer rum. Deswegen wollte ich das nur mal am Rande bemerken. Aldebaran war die andere Geschichte. Aldebaran, habe ich auch nachgeguckt, ist also ein sogenannter Riese, ein K-Riese. Der ist 36 Mal so groß wie die Erde, hat 100 Sonnenleuchtkräfte und seine Temperatur sind 4000 Grad. Ja, dann ist es zu kalt. Der ist viel zu groß, ja. Und er ist quasi dabei zu sterben. Ja, der ist in einer Riesenphase, hat sich also schon aufgebläht. Auch um diesen Stern herum können wir vergessen, das wird mit dem Leben von Aldebaran wird es nichts werden. Letztlich, wenn man das mal alles zusammennimmt, bleiben eigentlich nur sonnenähnliche Sterne übrig, wie sich zeigt. Und was ich jetzt noch beantworten will am Rande, ist nämlich die Frage, wieso fallen 96, 97% aller Sterne weg, nämlich die ganz kleinen. Da passiert was ganz Irres, was Unglaubliches. Wenn ein Planet seinem Stern zu nah sein muss, um warm genug zu sein, ja, dann passiert mit diesem Planeten genau das Gleiche, was mit dem Mond passiert ist, als er sehr nah an der Erde steht. Der wird in seiner Eigendrehung synchronisiert. Dieser Planet, wenn der zu nah am Stern sein muss, und bei den kleinen Sternen ist ja die Lebenszone sehr nah dran, da ist die Lebenszone so nah dran, dass alle Planeten, die da existieren könnten, in ihrer Eigendrehung völlig synchronisiert sind. Das heißt, die zeigen dem Stern immer die gleiche Seite, immer die gleiche Seite. Das heißt, die eine Seite wird ständig beheizt, die andere Seite ständig kalt. Auf so einem Planeten Leben zu erzeugen, wird außerordentlich schwierig, denn die Atmosphäre geht verloren durch die ständige Beheizung. In der Zwischenzone sind sehr, sehr starke Winde. Summa summarum muss man also sagen, dass mit der Beachtung der Lebenszone führt dazu, dass die Anzahl der Sterne in der Milchstraße, die tatsächlich Leben tragen können, außerordentlich klein ist. Es bleiben gar nicht viele übrig, denn von den G-Sternen, also von den sonnenähnlichen Sternen, sind wiederum 75 bis 90% Doppelsterne. Und da Planeten zu machen, ist außerordentlich schwer. Die Frage nach der Lebenszone ist also so eine Frage, wo man sagen muss, oh, es ist offenbar doch, hat das Universum viel, viel Arbeit gemacht, um hier auf diesem Planeten, wenigstens auf diesem Planeten Lebewesen hervorzubringen, die jetzt sogar nachfragen, ob es noch andere im Universum gibt. Also insofern ist es schon eine Riesengeschichte mit der Lebenszone. Und zum guten Schluss vielleicht noch ein Satz. Leben ist eine Erfahrung, die uns nur ungerne sterben lässt.